Phänomenales. Friktion. Immer dann, wenn etwas geschieht, geht auch etwas vom vorherigen verloren. Das führt zu einem neuen Ausgangspunkt für das Gegebene.